Das Embargo hat eine Vorgeschichte, ohne die es nicht zu verstehen ist. Es ist die Geschichte eines Besitzanspruches, eines Unabhängigkeitskrieges und einer abhängigen Republik. Sie beginnt bereits 1823. Kuba sei ein natürliches Anhängsel des nordamerikanischen Kontinents, schrieb damals der Außenminister und spätere Präsident der USA John Quincy Adams. Versuche der spanischen Kolonialmacht, die Insel abzukaufen, so wie es bei Florida gelungen war, scheiterten, aber der Anspruch blieb. Der wirtschaftliche Einfluss wuchs. Und Spanien verlor Land für Land in Lateinamerika, siegte noch einmal im ersten kubanischen Unabhängigkeitskrieg, im zweiten aber stand es 1895 vor der Niederlage, bereits hymnisch gefeiert auf der Karibikinsel Cuba Libre. Kurz vor dem Sieg entsandten die USA ihr Kriegsschiff Maine in den Hafen von Havanna, wo es explodierte. Täter und Umstände sind bis heute umstritten, 260 Mann der Besatzung starben. Ein Kriegsgrund war es allemal. Remember the Maine to hell with Spain. US-Soldaten schickten die spanischen Kolonialherren endgültig zur Hölle und nisteten sich auf der Insel ein. Zur spanischen Kapitulation wurde das Sternenbanner gehisst, kubanische Unabhängigkeitskämpfer ausgesperrt, ihr Land war erneut besetzt. 1902 erst bekamen sie ihre Republik, aber unter Vormundschaft der USA. Der kubanischen Verfassung fügten die das Platt Amendment an. Es stand ihnen jederzeit das Recht auf Intervention zu, wenn sie die kubanische Unabhängigkeit bedroht sehen. Ein Blankoscheck. Ein Jahr später sicherten sie sich zudem die Bucht von Guantanamo als Marinestützpunkt, und zwar auf ewig. Das Anhängsel war festgezurrt, ökonomische Interessen gewahrt und selbst die Mafia konnte Havanna ungestört zu ihrem Paradies machen. Auch Diktatoren wie Machado oder Batista rüttelten nicht daran. Am 1. Januar 1959 vertrieben Aufständische unter Anführern wie Che Guevara, Camilo Cienfuegos oder Fidel Castro den Diktator Batista von der Insel und wurden in den Straßen Havannas stürmisch begrüßt. In Washington sorgte sich Präsident Eisenhower zunächst nicht, war dieser Fidel Castro doch ein bürgerlicher Rechtsanwalt aus einer Großgrundbesitzerfamilie. Der würde sich mit der Machtergreifung schon zufrieden geben. Aber da irrten sie, so der Schriftsteller Eduardo Galeano. Die Revolution ging weit darüber hinaus. Sie ergriff Maßnahmen, die mit der Unabhängigkeit des Landes zu tun haben. Über 70% des Landes hatte zuvor Ausländern gehört, das meiste davon US-Konzernen. Schon im Mai 1959, 5 Monate nach dem Sieg, enteignete die Revolutionsregierung 4 Millionen Hektar zugunsten von Kleinbauern und Tagelöhnern. Die USA reagierten, sperrten den Ölexport. Kuba kompensierte das mit sowjetischen Lieferungen. Im Juli reduzierte Washington drastisch den Import kubanischen Zuckers. Er wurde seither nach Osteuropa verschifft. Die ökonomische Kampfspirale drehte sich immer weiter. Kuba verstaatlichte Schlüsselindustrien, Washington verschärfte die Handelsbeschränkungen. In den nächsten 3 Jahren eskalierte die Situation. 1960 schließt Havanna ein Wirtschaftsabkommen mit Moskau ab und verstaatlicht weitere ausländische Unternehmen. Die USA verhängen das Handelsembargo. 1961 brechen die USA ihre diplomatischen Beziehungen zu Kuba ab. Im Hintergrund hatte die CIA Exilkubaner bewaffnet und ausgebildet. Deren Invasion in der Schweinebucht auf Kuba scheiterte jedoch kläglich. Blieb aber nicht folgenlos. Fidel Castro rief den Sozialismus aus. Dies ist eine sozialistische und demokratische Revolution der einfachen Leute, von einfachen Leuten für einfache Leute. Und wir sind bereit, unser Leben für diese sozialistische Revolution hinzugeben. Arbeiter und Bauern, Männer und Frauen schwören, sie bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Patria o muerte, venceremos. Der Kalte Krieg war endgültig in die Tropen gekommen und drohte bereits im folgenden Jahr zu einem heißen Krieg zu werden. Castro hatte der Sowjetunion gestattet, die Stationierung von Atomwaffen auf seiner Insel vorzubereiten. Das blieb dem US-Geheimdienst nicht verborgen. Am 22. Oktober 1962 alarmierte US-Präsident John F. Kennedy die Nation. Good evening, my fellow citizens. Innerhalb der letzten Wochen haben unmissverständliche Beweise die Tatsache erbracht, dass jetzt eine Reihe offensiver Raketenbasen auf der unterjochten Insel vorbereitet werden. Der Zweck dieser Basen kann nur sein, gegen die westliche Hemisphäre eine nukleare Angriffsmöglichkeit zu schaffen Eine Angriffsmöglichkeit, die die Welt an den Rand eines Atomkrieges führte. Kennedy entschloss sich zur Totalblockade Kubas. Wir werden nicht verfrüht oder unnötig einen weltweiten Kernwaffenkrieg riskieren, in dem selbst die Früchte des Sieges in unserem Munde zur Asche würden. Aber wir werden vor diesem Risiko auch nicht zurückschrecken, wenn wir ihm gegenüberstehen. Zur Verteidigung unserer eigenen Sicherheit und der Sicherheit der ganzen westlichen Hemisphäre habe ich deshalb eine strikte Quarantäne aller für Kuba bestimmten Schiffe jeglicher Art mit Bestimmungsort Kuba, von welcher Nation oder welchem Hafen sie auch kommen, angeordnet. Fidel Castro rief zwar noch zum bedingungslosen Widerstand gegen die Blockade, diese so wörtlich direkte Aggression der USA, auf. Nosotros hemos las medidas pertinentes para resistir cualquier agresión directa de los Estados Unidos. Sie hacen un bloqueo. Aber Kreml-Chef Khrushchev einigte sich in letzter Sekunde mit Kennedy. Nur das Embargo gegen Kuba blieb. Selbst als die Sowjetunion Anfang der 90er Jahre unterging, noch Präsident George W. Bush sah keine Grundlage für Lockerungen. As long as the regime maintains its monopoly over the political and economic life of the Cuban people, the United States will keep the embargo in place. Nicht solange das Regime sein Machtmonopol aufrechterhalte. Keine Lockerung, im Gegenteil. Unter seinem Vorgänger Bill Clinton war das Embargo wesentlich verschärft worden. 1996 unterzeichnete der das Helms-Burton-Gesetz. Aus der präsidialen Embargo-Verfügung war ein formales Gesetz geworden. Das kann kein Präsident eigenmächtig aufheben, es muss den parlamentarischen Weg gehen.